Liebes Tagebuch, wir sind nun seit 7 Tagen Gefangene der Maulwurfsmenschen. Die Maulwurf-Enklave, die unter dem Haus von Thomas de Maizière gesiedelt hat, bestraft Eindringlinge mit harter Hand. Tägliche Schläge mit der flachen Hinterhand und der generelle Entzug von Zärtlichkeiten haben tiefe Spuren hinterlassen. Wir wurden außerdem aufgrund unserer kurzen Fingernägel und unserer hervorragenden Sehkraft verlacht. Die jungen Maulwürfe nennen uns verächtlich Adlerauge und passen uns beim gemeinsamen Fußballspielen mit Absicht nie den Ball. Ich konnte mich mit einer der Wachen anfreunden, indem ich vorgaukelte, ein großer Fan des Maulwurfs von Alfred Jodocus Quack zu sein. Um den Schlägen zu entgehen, musste ich jeden Abend Lieder von Hermann van Veen singen, was dazu führte, dass Max einen schweren Brechdurchfall entwickelte. Sein junger, unverdorbener Geist ist nicht für solche Belastungen geschaffen. Zu unserem Unglück machte auch noch ein VIP-Manager der Maulwürfe Videos von uns in Gefangenschaft und stellte sie auf die Maulwurf-eigene Intranet-Seite MoleHub. Die Audienz beim König der Maulwurf-Menschen wurde für den heutigen Tag angesetzt. Unser Schicksal liegt in seinen Händen. Aufgrund eines Sponsorvertrages bin ich außerdem dazu verpflichtet zu sagen, dass Wiesenhof Brutzler die einzigen Würstchen sind, die bei uns im Sommer auf den Grill kommen. Außerdem müssen wir von Vertrags wegen mindestens einen geschmacklosen Pimmelwitz zu Ungunsten einer missbrauchten Frau machen und danach einen Bruchteil unserer Gage an ein Frauenhaus spenden. Also, kennt ihr den schon? Natascha Kampusch, die Kinder von Josef Fritzl und statistisch gesehen jede zweite in Indien lebende Frau kommen in eine Bar. Da fragt der Bartender: Maschu, was zur Hölle machst du da? Ich hinterlasse der Nachwelt. Wir haben wichtigere Dinge zu tun, als uns mit irgendwelchen Pimmelwitzen auseinanderzusetzen. Nein, ich hinterlasse der Nachwelt unsere letzten Worte. Wer weiß, wie das Urteil des Maulwurfkönig ausgeht. Aber jetzt sag mal. Kannst du mir vielleicht nicht lieber helfen, meinen Brechdurchfall zu überwinden? Das wird wirklich nicht. Der Trick ist einfach wie bei Schluckauf: einfach Luft anhalten für eine Minute. Und dann geht das wieder. Ja, willkommen zu Creamspeak diese Woche. Wir sind immer noch, halt mal weiter in die Luft an. Wir sind immer noch in Gefangenschaft. Willkommen zu Creamspeak. Und sitzen hier in unserer kleinen Zelle. Ja, und wenn wir sitzen, können wir eigentlich gleich ein bisschen über die letzte Woche reden, oder? Ich versuch's. Ja, also Max. Der Internetempfang ist außerdem zum Beispiel zum Glück hervorragend hier unten. Also wir konnten immer nur in HTML lesen, die ganzen Artikel. Aber du, was ist denn die letzte Woche passiert? Also, worüber müssen wir reden? Auf jeden Fall Burka-Debatte. Also, da führt kein Weg mehr dran vorbei. Wir haben es das letzte Mal schon kurz angeschnitten, aber für jedes Mal, dass ein gemäßigter Mensch etwas zur Burka-Debatte sagt, kommen meistens 3-4 andere rechts oder links oder Burka-extreme Menschen und fahren denen ins Wort. Dann würde ich ganz gern über Gina Lisa reden. Wir haben es irgendwann in den ersten paar Folgen mal kurz angesprochen und dachten uns dann, das ist uns zu dünn, das Eis, über das wir da schlittern, aber ist jetzt eigentlich auch egal. Also, ne? Ja. Wir haben sowieso jegliche Street-Cred bei den Journalisten verspielt, deswegen können wir es auch einfach darüber reden. Bist du gerade beschäftigt? Ja, Max hat sich mal wieder gar nicht vorbereitet, er hat die ganze Woche über geschlafen. Ja, ich muss mich mal auskurieren. Ja, aber jetzt mal spot on zum ersten Thema, Burka-Debatte. Ich habe jetzt die letzten Tage nochmal von Jan Fleischhauer einen erstaunlich neutralen Text darüber gelesen, erst gegen das Burka-Verbot, was wir ja auch sind. Und was mir aber immer noch fehlt, ist ein Autor, ein Sprecher oder irgendjemand, der was damit zu tun hat oder was zu sagen hat, der mal ein klein wenig diese Burka-Debatte zerlegt. Denn eigentlich muss man diese ganze Diskussion ja ganz ehrlich gesagt, da habe ich einen interessanten Tagesschau-Kommentar gesehen von einer Muslima, und jetzt hat euch wieder so der Casual Racism, dass ich mir einfach den Namen überhaupt nicht gemerkt habe. Nein, aber auf jeden Fall quasi, also zumindest der Max ist meine... Der Max nennt doch jeden Asiaten, den er trifft, immer Ching Chang Chong. Genau. Einfach so zur Sicherheit, weil irgendwann stimmt's. Did it like my, since my childhood. Nein, und zwar war es zumindest mal eine Frau, die wenigstens selber ein Kopftuch trägt, was ja schon mal zwar keine Burka ist, aber immerhin schon mal ein Anfang und die halt Muslima ist. Aber so. Ne, die wachsen ja. Ne? Die wachsen. Werden ja immer länger. Das ist wie ein Hermann, dieser wenn Kuchen, den man damals in der Schule hatte. Als junge Muslima, dann wächst das irgendwann mit 12 einfach drauf. So, nein, also, das war jetzt geschmacklos. Du meinst am Anfang, Kopftuch immer wenn das ein muslimisches Mädchen auf die Welt kommt, wird dir so ein kleiner Streifen Samt in die Fontanelle gedrückt. Und der von da aus, okay, wir hören auf. So, vielleicht sollten wir das rausschneiden. Probably. Nein, aber... und der Tonus war erstmal, und das fand ich nämlich, ich muss jetzt nebenbei gleich nochmal den Namen rausfinden, das ist wieder sonst maximal respektlos. Also, der Tonus war auf jeden Fall, dass es ja eigentlich bei der Burka-Debatte überhaupt nicht um die Burka geht, sondern halt um Ressentiments, um Fragen. Richtig. Gehört der Islam zu Deutschland? Wir haben alle Angst vor Muslimen, was wollen die hier? Nehmen die unsere Arbeitsplätze weg? Dürfen wir noch Weihnachten feiern? Darf ich bei der Bratwurst essen? Die Antwort ist zu all dem natürlich nein. Nein, selbstverständlich. Also Arbeitsplätze nicht weg, aber Weihnachten ist dann auch verboten. Ab jetzt gibt es nur noch Wüsen, Baklava, Halalwurst. Und unterm Ölbaum. Und also aber genau darüber wollte ich ja eigentlich reden. Und das ist eigentlich ganz schön, dass die Frau das so macht, aber halt wieder auch nur aus der einen Sicht. Ne? Natürlich ist das jetzt so einer von den Punkten, in die die Diskussion geteilt werden kann. Und ich muss einmal ganz klar sagen, ich hätte ganz gern, dass man wenigstens grob drei Oberthemen aus dieser Diskussion herausbricht. Also einmal muss man damit aufhören, wie du gerade schon gesagt hast, diese Burka-Debatte als Stellvertreter oder Proxy-Diskussion über irgendwelche anderen Diskussionen oder halt weitergehende Themen zu führen. Deswegen denke ich, man sollte wirklich einteilen in erstens klares Frauenrecht und der Umgang mit Frauen. Nicht von muslimischen Männern zu Frauen, nein, von allen Männern zu allen Frauen. Wie sehen wir, wie geht man... Wir reden jetzt über Deutschland oder wie über Europa. Wie geht man in Europa mit Frauen um? Zweitens, einfach diese ganz billigen Resentments gegen die arabische Kultur oder gegen die muslimische Kultur. Wobei es bei den meisten Burka-Naysayern eigentlich gar nicht darum geht, die arabische Kultur oder die islamische Kultur anzugehen. Es geht ja einfach eher wieder das Fremde, die und wir. So, und das Dritte ist ganz klar Religionskritik. Und zwar Islam und auch politischer Islam, die man ja wirklich trennen muss. Und also jetzt nicht trennen im Sinne von, das war nicht der Islam, sondern ganz klar, natürlich ist das beides der Islam. Aber man muss darüber diskutieren und nicht im Sinne von, man wird ja wohl noch sagen dürfen. Nein, man durfte und man muss auch schon immer über Religionen diskutieren. Aber dann doch auch bitte die richtigen Leute. Ich brauche keine Frauke Petri, die über Religionen diskutiert, und ich brauche auch keinen Thomas de Maizière, der über Religionen diskutiert. So. Ne? Das wäre erstmal schön, wenn sie es überhaupt versuchen würden, aber es geht ja gar nicht darum. Es geht ja jetzt wirklich erstmal nur darum, Resentments zu schüren. Das zu schüren. Ja. Schnüren. Erst zu schnüren. Nein ich finde halt, das Ding ist natürlich wiederum, also ich sag mal so, es lässt sich leicht sagen von außen, wenn man es durchschaut, sozusagen, es geht ja eigentlich nur um Ressentiments und um Ängste. Nur das Problem ist, damit erlöst du die Leute ja nicht von ihren Ängsten. Nein. Das ist ja das Problem. Du musst ja quasi wir sind ja nicht die Leute, die von den Ängsten betroffen sind. So, ich fürchte mich dafür, dass Beatrix von Storch mal wieder von der Maus abrutscht. So, das sind andere Ängste, die ich habe. Aber wir sind nicht diejenigen, die quasi von diesen Ängsten befreit werden müssen. Die AfD-Anhänger und die Pegidisten, die müssen von den Ängsten befreit werden, sozusagen. Genau, und wir reden jetzt nicht von dem. Von dem Prozentsatz an wirklich Rechtsradikalen, die es einfach toll finden, dass sie jetzt nicht mehr die NPD wählen müssen, damit ihre Stimme im Bundestag landet, sondern wir reden jetzt wirklich mal von auch einem großen Teil Menschen, die einfach nur schlecht informiert sind oder vielleicht sogar einfach nur dumm sind. So. Vielleicht nicht so klug oder einfach nur Angst haben. So, genau. Dann haben wir nämlich wieder dieses einfache Rattenfingerprinzip. Und die Leute sind natürlich schön einfach abzuholen bei Vorurteilen und Angst. Und aber ich würde sagen, AfD besprechen wir ein anderes Mal. Das ist nun wirklich ein Themenkomplex für sich, der den hier natürlich anschneidet. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, genau das Gleiche mit der Stellvertreterdebatte möchte ich jetzt nicht auch haben, sondern ich möchte ganz klar über diese drei Punkte reden. Einmal Frauenrecht, vielleicht Resentments gegen andere Kulturen oder jetzt gegen die arabische, islamische Kultur und Religionskritik. Und vielleicht fangen wir damit erst einmal an, dass wir uns die Fürsprecher also jetzt geht jetzt gar nicht ums Burka und das Burka-Verbot, sondern wirklich die Fürsprecher der Burka mal vornehmen. und vielleicht mal beleuchten, was da so von sich gegeben wird. Entschuldigung, ich muss die ganze Zeit rülpsen, wenn ich über Religion rede. Das stößt mir immer so auf. Und genau, und ich habe dann bei Bento, meinem Lieblingsmagazin, eigentlich gar nicht. Eigentlich auch nicht mein Lieblingsmagazin. No. Aber doch, mein absolutes Lieblingsmagazin, wenn man mal wieder Gesprächsstoff braucht. Da wurden dann 5 starke, selbstbewusste, das klang jetzt auch wieder gemein, soll es nicht, starke, selbstbewusste Muslimas wieder ausgedrückt vorgeführt, muss ich sagen. Und die Frauen haben dann gesagt, warum sie denn ihre Burka tragen. Und da kamen dann immer wieder Schlagworte wie Mut und Selbstbewusstsein und ich fühle mich sicher unter meiner Burka. Und aber waren das jetzt so Konvertitinnen, die gesagt haben, total in so einer westlich-liberalen Gesellschaft aufgewachsen und habe dann irgendwann gesagt, ich trage mir jetzt eine Burka drauf. Genau, also das gab es auch. Aber ich glaube, das spielt gar keine Rolle, weil ich denke, wenn wir jetzt mal wirklich darüber sprechen wollen, dass es um Menschen geht und nicht um irgendwelche Dinge unter einem Kleiderfetzen, dann müssen wir auch wirklich mal sehen, dass diese Menschen vielleicht ein Problem haben mit sich, mit der Außenwelt, aber der Grund, sich zu verschleiern und darin Mut, Freiheit und Stärke oder Sicherheit zu finden, deutet doch eigentlich auf ein tiefer liegendes Problem dar. Und das hat auch jetzt wenig mit der Religion zu tun. Die Burka selber wird ja im Koran auch gar nicht, zumindest in dem ursprünglichen, gar nicht angesprochen. Ne? Es wird halt, ich habe mich nur kurzzeitig informiert. Nee, ich habe so viele arabische Freunde, die haben mir das alle gesagt. Yeah. Und diese Burka steht halt erstmal nicht da drin, zumindest nicht als Befehl, dass jede Frau eine tragen muss. Es geht eher um die Verschleierung im Sinne von bedecke deine Blöße, ne, bei bestimmten Anlässen. So, und jetzt sind wir hier an dem Punkt, dass wir sagen, eine Frau geht über die Straße und fühlt sich begafft, fühlt sich belästigt. Und dann muss man doch wirklich darüber nachdenken, gute Frau, der Schluss daraus kann eigentlich nicht sein, dass du dich jetzt versteckst. Also wirklich zur Kommunikation und zum Zusammenleben gehört halt mehr als einfach nur Stimme. Da gehört auch wirklich ein offenes Äußeres. Und dieses Verschleiern, ja, ist da wirklich problematisch. Und es geht nicht um Integration und Ähnliches, es geht um das alltägliche Zusammenleben. Und der zweite Punkt ist, dass wir hier auch bei einem Verbot wirklich über Symbole sprechen. Die Burka ist kein Symbol der Freiheit. Aber findest du denn das, ich finde es interessant, dass du das problematisch findest, weil mir per se ist es halt eigentlich relativ egal. Ja, weil du mit den Leuten nichts zu tun hast. Und du wirst auch nichts mit denen zu tun haben. Ja, aber erstmal. Ja, aber ich meine, ich habe mit 90% der Leute auf der Straße auch nichts zu tun. Also es ist halt so, das geht mich eigentlich nichts an, was die anziehen halt. Das wäre jetzt meine ganz pragmatische Grundhaltung. Das ist eigentlich ein schöner Punkt. Weil, und jetzt sind wir nämlich genau bei dem Symbolcharakter. Nämlich dadurch, natürlich geht niemandem etwas an, was ein anderer anhat oder wie er sich kleidet. Aber die Burka ist halt einfach nicht einfach nur eine Bekleidung. Genauso wenig wie eine Hakenkreuzarmbinde nicht einfach nur ein Schweißband ist. Ganz kurz, lass mich den Gedanken ausführen. Und zwar, sich zu verschleiern. Vielleicht komme ich zu einem Punkt. Sich einfach zu verschleiern, hat ja jetzt nun erst einmal misogynistischen Symbolcharakter oder irgendetwas in diese Richtung. Sondern, und jetzt komme ich zur Nazi-Binde zurück, das war ja ursprünglich auch mal ein anderes Zeichen. Ich meine, es ist aus dem Hindutum Sonnenzeichen umgedrehte Ding, quasi in die andere Richtung geht das. Ja, genau. So, und die Nazis haben dieses Symbol dann einfach mal für sich gekapert und gesagt, scheiß auf Copyright, ne, die Abmahnanwälte weisen wir aus oder so. Dadurch wurde natürlich diesem Zeichen ein ganz klarer Symbolcharakter zugewiesen. Und ich kann jetzt auch nicht über die Straße gehen und sagen, ja, ich trage aber, was ich will. Und ja, aber das heißt doch eigentlich das. Und du sagst nur, für mich heißt das aber Sonne. Und deswegen ist es sehr schwierig zu sagen, wenn der IS, und nicht nur der IS, sondern auch in Saudi-Arabien oder sehr konservativen islamischen Ländern, wenn dort die Frauen verschleiert werden, aus dem klaren Grund, die Frauen aus dem öffentlichen Leben wegzuhalten oder wirklich einfach zu sagen, die Frauen gehören uns oder ich als Mann habe die Macht, über die Frau anzuziehen, was sie möchte. Denn dann sind wir wieder bei dem, was habe ich denn zu sagen, was ein anderer trägt, wenn das Symbol eigentlich genau dafür steht. Wenn das Symbol nämlich steht, du kannst natürlich anziehen, was du willst, aber darüber kommt das, was ich dir befehle anzuziehen. Und das ist ganz einfach der Symbolcharakter, von dem gesprochen wird. Und da gibt es wenig Grund zum Diskutieren, weil egal wie ich es auslege, der Symbolcharakter, nicht nur in Deutschland, auch einfach international, ist nun mal der, dass die Burka recht wenig mit Mut, Selbstvertrauen oder Sicherheit zu tun hat. Naja, aber ich meine, haben da nicht auch andere Kleidungsstile einen Symbolcharakter oder sowas? Sind dann die Hotpants und Ugg-Boots Ausdruck der westlichen Konsumgesellschaft oder sowas? Also ich meine halt, alles hat irgendwie eine gewisse Semantik und Symbolhaftigkeit inne. Und ich glaube halt, also ich sehe es so, ich meine, wie gesagt, ich glaube auch, dass wenn du irgendwie mit liberalen Werten und Gleichberechtigung von Mann und Frau und derlei Geschichten aufwächst, dass du nicht einfach so auf die Idee kommst und am besten auch keinen fundamentalistischen Religionsansätzen oder sowas, dass du dann nicht einfach so auf die Idee kommst, dir halt dich ganz Körper zu verschleiern. Das glaube ich richtig, auch. Genau. Aber ich glaube halt trotzdem ganz kurz, dass die Kleidung an sich, finde ich, ist nicht der richtige Ansatzpunkt dafür. Der richtige Ansatzpunkt sollte vielmehr sein, okay, ich respektiere, dass du die und die Religion ausübst, aber ich zeige dir nur, wir haben sozusagen dieses und dieses Werteset und so, das sind diese Gesellschaftsvorstellungen, die wir haben, so, doesn't that kind of sound better than what you're doing? So, also aber ich das glaube, setzt halt, ja eigentlich an dem Punkt an, dass die Frau, mit der du sprichst, selber entscheiden kann. Also du sprichst nämlich, und das nämlich finde ich das Gefährliche an dem Bento-Artikel, du sprichst gerade mit diesen 5 Frauen, die gefunden haben, die ihre Burka freiwillig tragen. Und das sind ja eigentlich nicht die Frauen, um die es in der Diskussion geht. Und das ist ja wirklich das Perfide dabei, dass man jetzt die 5 Frauen zu Wort kommen lässt und die Frauen, die die Burka nicht freiwillig tragen. Ich meine eher so ein Gesamt, also so ein von Gesellschaft zu Parallelgesellschaft sozusagen, so eine Kommunikationsdraht aufzubauen. Weil sonst hast du halt, keine Ahnung, sonst trifft das halt total auf super viel Unverständnis und dann halt, werden halt wieder Ressentiments geschürt, weil denken, jetzt wollen die uns vorschreiben, was wir zu machen haben oder wie wir irgendwie unsere, also ne, um jetzt mal so ganz krass auszudrücken, wie wir unsere Frauen zu kleiden haben oder sowas, wenn man jetzt nur also über die Männer redet. Erstmal muss ich dann sagen, das Burka-Verbot selber finde ich natürlich total blödsinnig, weil es einfach nur wieder die Fronten verhärten wird. Aber man muss halt ganz klar wissen, wenn man solche Anschuldigungen, wie zum Beispiel, befehlen ihrer Frau, was sie anzuziehen hat. Ihre Frau kann nicht frei sein. Oder ne, an wen richte ich denn? An wen richte ich denn? Hey, bei uns kann man tragen, was man möchte. Richte ich das an das, was weiß ich, muslimische Patriarchat? Ich meine, da wo es halt einen Effekt hat oder sowas. Also natürlich muss man, das ist wieder so ein Ding, es geht natürlich darum, du darfst nicht die Betroffenen, die Frauen, ja, aus der Debatte außen vor lassen. Das ist immer dieses, ne, weil dann wird halt irgendwie über die Köpfe hinweg und eigentlich die Leute, um die es geht, die werden gar nicht einbezogen. Aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt feststellt, sagen wir an diesem Burka-Extrembeispiel, dass da halt irgendwo vielleicht ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis besteht in irgendeiner Art und Weise, muss man natürlich auch die Drahtzieher sozusagen mit einbeziehen, sagen, okay, das muslimische Patriarchat spielt da halt eben schon eine Rolle. So. Und das, insofern muss das auch irgendwie adressiert werden an der Stelle. Ja, aber wichtig aber ist halt... Ja. Achso, ich glaube, generell, dass der Islam eigentlich momentan eher eine Reformation von innen heraus braucht und dass das irgendwie so ein eigener Kraftakt sein muss. Und da wären wir bei dem dritten Punkt, nämlich Religionskritik. Erstmal am Islam, die ja geübt werden muss. Und zwar nicht nur als jemand, der selber Muslim ist oder jemand, der Christ ist, sondern ich denke, dass die Religionskritik frei von jedem geübt werden muss, ohne Resentments gegen die Religionskritik. Die Religionskritik ist das, was dem Westen dazu geholfen hat, zu der humanistischen, aufgeklärten Sichtweise zu kommen. America! Ja, und unter anderem auch dazu. Naja, und, ja. Gut. Und ich denke, dass ein freier Diskurs darüber geführt werden muss. Aber es ist natürlich klar, dass die Reformation nicht von außen gelingen kann, sondern wenn von innen. Aber vielleicht, du hast nämlich eben was gesagt, was ist denn mit, wie frei sind denn westliche Frauen in dem, was sie tragen? Und das ist natürlich auch richtig, denn wenn wir uns jetzt zum Beispiel... Also geht natürlich für Männer irgendwie ganz genauso, ne? Ja, wollte ich, ich kann nicht mit Minirock über die Straße rennen, ohne dass ich blöd angemacht werde. Ja, Entschuldigung, das ist ja, ja nicht jetzt... nein, aber ich meine, also das ist ja wollte ich nur mal trotzdem an der Stelle mal gesagt haben. So, das gibt ja auch männliche Schönheitsideale und weiß ich auch nicht was, Konsumvorstellungen, die unsere Gesellschaft auf uns zwingt. Also wir sitzen alle im selben Boot, ist vielleicht übertrieben, aber... Wir stecken alle unter derselben Burka. Ich finde das immer so genau dumm, wenn man dann so, hey there, welcome to White Male Podcast. Irgendwie so, let's talk about women's rights, okay. Ja, aber ich denke wirklich, dass man, und wir haben ja auch nun wirklich einen Dialog und man merkt ja auch, dass wir nicht 100% der gleichen Meinung sind. Und davon lebt ein Diskurs und davon lebt ein Dialog ja auch. Und es ist ja nicht so, dass wir uns jetzt hier hinstellen und sagen, also der Islam ist schon erstmal total scheiße und die Männer im Islam sind noch viel schlimmer und die armen Frauen. Nee, gar nicht. Aber so, ich finde halt irgendwie, das ist immer wieder so frustrierend, dass du dann diese Momente hast, wo du sagst, okay, wir unterhalten jetzt zwar darüber, aber wir sind eigentlich schon sozusagen, der Dialog ist bei uns eigentlich schon fertig. Das ist eigentlich, Wir wirklich den Blick darauf richten sollten, dass man diesen Dialog, wenn man den Dialog führt, nicht über Burka-Debatte, also, ne, sondern, oder quasi wir führen eine Burka-Debatte meinetwegen, nicht den Dialog über das Burka-Verbot, sondern dass wir einen Dialog über, oder einfach eine Diskussion über die Burka selber, und jetzt meine ich nicht nur in der westlichen Welt, sondern im Allgemeinen, man kann ja darüber reden, ohne dass da gleich Verbote folgen. Die metaphorische Burka. So, genau, am wichtigsten ist, dass ihr euch die Burka am Kopf auszieht. Genau, die Burka on the inside. It's not the Burka on the outside that counts, it's the Burka on the inside. Quote Max. Aber genau da muss man ja dann wirklich ansetzen. Denn wenn ich mir denke, wenn ich Angst habe, auf die Straße zu gehen und mich verschleiern muss vor meiner Umwelt, ja, dann ist das Problem vielleicht tiefer sitzend als einfach nur, ich bin sehr religiös. Oder vielleicht sind die auch einfach total liberal und haben einfach keinen Bock auf die ganzen Leute da draußen. So, goddammit, fucking retards. Vielleicht ist es einfach, gehen wir mal nicht auf die Diskussion ein, sondern überlegen wir einfach nur, wenn die Diskussion geführt wird, dann teilt sie richtig ein und adressiert sie richtig. Führt nicht immer eine Stellvertreterdiskussion. Wenn ihr sagt, okay, ich habe ein Problem mit dem Islam, dann führt die Religionskritik-Diskussion. Wenn ihr sagt, ich habe ein Problem damit, wie mit Frauen umgegangen wird, egal ob westliche oder östliche Frauen, dann führt eine Religion übers Frauenrecht. Ehefrauen zu schlagen, genau. Und wenn ihr einfach so ein Problem mit Arabern oder so habt, ja, dann führt am besten keine Diskussion, sondern geht erstmal schwer in euch und überlegt mal, ob da nicht irgendwas in den letzten paar Jahren schiefgelaufen ist mit euch. So, ganz einfach. Ja, aber ohne Spaß, selbst dann. Ich meine, das ist ja der Kern der ganzen Geschichte, ist ja, setzt euch mit dem Problem auseinander und nicht mit dem, was halt irgendwie einfach und öffentlichkeitswirksam zum Stellvertreter gemacht werden kann. Sondern setzt euch mit dem tatsächlichen Problem auseinander. Und wenn du ein Problem, wenn du halt ein rechtes Arschloch bist und ein Problem mit Ausländern hast, dann setz dich in dir selbst damit auseinander und guck, wo das herkommt. Richtig. So, und überleg, ob es vielleicht damit zu tun hat, dass du eigentlich unzufrieden mit deinem eigenen Leben bist, weil du irgendwo in MacPom wohnst und irgendwie, keine Ahnung, in deine Ausbildung abgebrochen hast und irgendwie seitdem halt jeden Tag Dosenbier säufst und keine Ahnung, ne? Und dann irgendwie mit 22 Vater geworden bist. Ob es vielleicht daran liegt. Also möglicherweise. Ob du das dann vielleicht eher nach außen projizierst und daraus dann irgendwas ableitest. Es kann ist immer nur so ein Wild Guess. Deswegen. Aber setz dich mit dem unangenehmen Gefühl in dir selbst auseinander. Genau, und versuch nicht auf andere zu tragen und versuch dir vor allem nicht Gleichgesinnte, die genau die gleichen Probleme haben und genau. Ne, Misery loves company und dann tut alles gar nicht mehr so weh. Ja. Deswegen, übrigens, wenn wir Diskussionen führen, lass uns die richtigen Diskussionen führen, dann kommt man wirklich auch mal zu einem Punkt, genauso wie wir jetzt zu einem Punkt kommen. Ich komme zu einem Punkt. Ich persönlich, und das ist wirklich meine persönliche Meinung, über die ich auch gerne diskutiere, so, mit der ich mich auch auseinandergesetzt habe, die nicht einfach nur auf Angst basiert. Hitler was a nice guy. Genau, erstmal das. Erstmal, weißt du, dem Hitler muss man auch noch eine Chance geben, ne? Lebt er eigentlich noch? Und er hat sich auf die Bahamas abgesetzt. Ja. Und das Zweite ist, wenn... Jetzt habe ich den Punkt verloren, weil du mir wieder einen kleinen Hitlermund in den Mund geschoben hast. Einen Hitlermund in den Mund geschoben. Einen Hitlerwitz in den Mund geschoben hast. Du, guten Freunden gibt man ein Hitlerchen. Ja, guten Freunden gibt man ein Hitlerchen. Wir setzen uns jetzt erstmal auf den Balkon und essen unsere kleine Packung ganz Ferrero kurz. Hitlers. Die echten mit brauner Schokolade. Auf den Balkon in unserer großräumigen, mit Außenblick in die Lava-Mole-People-Zelle. Ja, darf ich nur mal ganz kurz auch mal meinen Abschlusspunkt... Du hast jetzt meinen Abschlusspunkt kaputt gemacht und ich habe ihn verloren. Jetzt muss ich mir die Folge nochmal ganz anhören bis dahin. Ich glaube, ich habe es wieder. Für mich ist einfach meine Meinung, die ich dazu habe oder die Sicht, die ich darauf habe, basiert nicht auf Ängsten oder Ähnlichem. Ich werde hier täglich nicht von Burka-Frauen in Gruppen, die Stahlketten schwingen auf Motorrädern, verfolgt. Die Burka-Angels, sondern einfach nur die große Sorge, und das meine ich wirklich einfach eine Sorge aus Empathie heraus, dass die Sorge, die ich habe, dass es Frauen gibt, die unfreiwillig dazu gezwungen werden, schön doppelt gesagt, um auch mal wirklich den Punkt klar zu machen, etwas zu tragen und sich zu verschleiern, wenn sie es nicht wollen. Und wenn man da jetzt einen Prozentsatz an Frauen, und ich sage jetzt extra nicht groß und klein, weil ich klein meine und das einfach nur so nicht sagen möchte wertend, wenn man jetzt einen Prozentsatz an Frauen zum Beispiel, wenn die Bento wieder rumgefahren ist und die aufgetrieben hat und gesagt, ne, wir suchen, so im Rewe einen Anschlag zu machen, wir suchen Burka-Frauen, die sie freiwillig tragen, ja, dann ist das eigentlich nur wieder Öl ins Feuer, weil es einmal Ängste schürt, weil man sich dann auch denkt, ja, aber so eine 22-Jährige, die in Aschaffenburg auf dem Gymnasium war und jetzt irgendwie sagt, ja, Islam klingt doch ganz nett. Das ist natürlich nicht das Problem. Es geht uns nicht darum, dass man freiwillig ein Tuch anzieht. Es sind auch jede Menge ziemlich viele edgy 20-somethings drunter, die gesagt haben, was kann man denn heutzutage machen? Das ist der neue Ohrring. Das ist der neue Ohrring. Punk, Burka ist der neue Punk. Ja. Weil du kannst, wenn du halt so ein Wohlstands-Mittelschichts-Westkind bist, was machst du, um zu rebellieren? Du ziehst in Dschihad. Ja. Oder tust zumindest so, oder weißt du, oder radikalisierst dich halt so ein bisschen, weil das halt das Aufregerthema ist momentan. Mama, Papa, please attention me some. Ja, das ist Freudsch, das ist wirklich Freudsch. Ich denke auch, und das, ich auch wenn ich immer diese Artikel lese auf Spiegel, ich bin übrigens pleite, weil ich die ganzen Spiegel-Plus-Artikel zu Burka und Gina Lisa gekauft habe. So eine Scheiße, ey. Und wenn ich mir die ganzen Artikel durchlese, 16-jähriges Mädchen kommt mit Kopftuch in die Schule und denke ich mir, ja, okay, und vor 30 Jahren kamen sie mit Ohrringen oder gefärbten Haaren in die Schuhe, in die Schule. So. Und dann denke ich mir auch, Jungs, das ist doch jetzt wirklich nicht so weit weg davon. Natürlich geht es hier um ein bisschen Sturm- und Drangzeit und ein bisschen darum zu sagen, hey, ich bin auch da und ich bin anders und ich werde gerade zu einer erwachsenen Person. Also wäre es super toll, wenn wir nicht einfach nur 18- bis 20-jährige Konvertitinnen, die sich vielleicht als Person noch gar nicht gefunden haben, die sie unter der Burka verstecken könnten, interviewen, sondern zum Beispiel, es gibt die Vorsitzende des Ausschusses oder der Vereinigung von Ex-Muslimen zum Beispiel. Die gute Frau ist im Iran groß geworden. Und ist geflohen wegen religiöser Verfolgung, weil sie nämlich Atheistin geworden ist, nachdem sie sich irgendwann mal mit dem Koran auseinandergesetzt hat. Ihr Mann ist dort gestorben. Ich habe einen riesigen Respekt und eine absolute Anerkennung vor dieser Frau. Einfach mal googeln, Zentralrat der Ex-Muslime ist es, glaube ich. Und die Geschichte von der Frau ist unheimlich bewegend. Und wenn so eine Frau zu mir kommt und sagt, ich habe mich entschieden, Burka zu tragen, ja oder nein, dann sage ich, okay, da steckt unter der Burka... Das ist eine profunde Entscheidung bei mir. Ja. Nee, da steckt einfach mal eine Person, die sich erlauben kann zu sagen, hört mal zu, ich bin jetzt hier seit 30, 40, 50, 60 Jahren auf der Welt und hab ordentlich Scheiße miterlebt, ja? Und du hast mir nicht zu sagen, was ich mir über den Kopf stülpe und was nicht, ja? Yep, so. Yep. Und dann kann ich sagen, okay, deswegen, liebe Bento, bleib doch einfach wieder bei Katzenbildern. Bleib doch beim Sushi einfach. Genau. Und macht einfach die geilsten Sushi-Läden in Berlin-Kreuzberg. Bento-Box, ja. Platz 1 bis 10. So, genau. Jetzt wollte ich nochmal meinen Kommentar loswerden, weil das hat mich schon wieder jetzt eben mega aufgeregt. Ich weiß nicht, ob es an meinen mangelnden so ein bisschen Brechdurchfall. So, ich weiß nicht, ob es an meinen mangelnden Google-Fähigkeiten liegt. Oder einem scheiß Patriarchat. Ich habe eben jetzt, während wir die ganze Zeit drüber reden, habe ich versucht, diesen fucking Tagesthemen-Kommentar zu finden mit der Muslima, die halt diesen super guten Kommentar abgegeben hat, weil ich den Namen wenigstens nochmal erwähnen wollte. Habe ich nicht gefunden. Also ich meine, das kann doch Lügenpresse. Nein, aber das ist wahrscheinlich wieder irgendwie auf Seite 98 der Suchergebnisse, weil es war eine Frau und eine Muslima, die ihre Meinung abgegeben hat. Und da kommt lieber 80 Seiten Tom Buro vorher, der irgendwie, weiß ich auch nicht was. Also, fuck, dickes, fettes Fuck you ans Islam-hating Patriarchy. So. Richtig. Und jetzt gönne ich mir ein bisschen was von dem geilen Regenwurm. Du wolltest unseren ersten Block kurz abschließen, denn das nächste Mal machen wir ein bisschen sanftere, kurzweilige Unterhaltung. Reden über dies und das, Gott und die Welt, Allah und die Welt. Was laberst du? Ich wollte nur sagen, du musst auch noch deinen Punkt am Ende setzen. Ja, das war mein Punkt gerade. Das war mein Punkt. Dein Punkt war, dass du nichts gefunden hast. Ja, das kann ich. Ich sag dir, wenn das ein weißer Christ, Atheist, wie auch immer, Mann gewesen wäre, der diesen Kommentar gegeben wäre, da hätte Google schon nach dem ersten Buchstaben mir das sofort rausgespuckt. Das war mein Punkt. Google ist racist. Wir verabschieden uns jetzt in eine kleine Pause. Ich muss dem Max beim Saubermachen helfen, der ist ja krank. Und wir versuchen so lange weiter mit Löffeln aus unserer Gefängniszelle zu buddeln. Bis gleich. Bis gleich. Boah, Angry Creamspeak. Angry Creamspeak. Ja, wir haben die Punkte, also der Punkt war am Ende, war jetzt einfach, wenn ihr Diskussionen führt, führt ihr nicht am Menschen vorbei, sondern führt sie, ne, wirklich aufs Objekt, Frau. Ja, und auch dieses, das ist ja, glaube ich, schon ein guter Punkt, ne, setz dich auch mit deinen eigenen Feelies auseinander und guck halt irgendwie, ob das wirklich das ist, worum du... Genau, und einfach darum, dass es mir nicht darum geht zu sagen, scheiß Islam, scheiß Araber. Nein, da gibt es Frauen, die eventuell leiden. Und allein der Punkt, allein die Tatsache, dass es eigentlich eine Frau gibt, eine einzige Frau, die dazu gezwungen wird, eine Burka zu tragen, ja, allein das sollte doch schon nachdenklich machen und sagen, vielleicht müssen wir an diesem System irgendwas machen. Reicht nicht einfach schon, dass eine Person ein miserables Leben führt? Ja? Das lässt sich ja 1:1 genauso übertragen auf Genitalverstümmelung in Afrika oder sowas. Das ist ja genau dieselbe Nummer halt. Es ist einfach nur, es geht um Zwänge und es geht um Menschenwürde. So, fertig. Genau. Und dann, auch wenn wir dabei sind, bei edgy Teenagern mit 16, die was machen, ne, und dann Revolverheld hören und so, ist das ein bisschen besser als Genitalverstümmelung? Und ich glaube, nein. Deswegen, ja, wenn Verbote, dann doch wenigstens Revolver hält. Und rohe Tomaten esse ich auch nicht gern. Finde ich auch super, wenn das jemand verbietet. Wir hören uns gleich nach der Pause. Bis Creams. Willkommen zurück zu Creamspeak. Creamspeak. Wir sind immer noch im Käfig in der Untergrundstadt der Maulwurfmenschen gefangen. Aber wir haben mittlerweile in der Pause ein bisschen weiter den Tunnel ausgebaut und vielleicht schon. So ich glaube, langweiliger kann man das nicht erzählen, oder? Ich wollte sagen, wir haben da so ein Poster vorgehängt, um das zu kaschieren. Get it? Get the reference? Anyone? Yes, hello? The Moleshank Redemption. Ach so, übrigens noch Wolfgang eine kleine Schäuble Sache. Poster, was mein lieber guter Freund Kasper hatte Geburtstag und er ärgert sich immer so darüber, dass wir so viele Anglizismen benutzen und deswegen wird der folgende Block vollkommen anglizismenfrei sein. Free. Free Englisch. Genau. English free. Und nur um die kleine Freude zu machen. Wir waren gerade bei der großen deutschen Burka-Debatte. Die Nationalkluft der Deutschen soll geupdatet werden und von Braunhemd zu Burka. Und und haben uns kurz ein bisschen darüber ausgelassen, dass es mir zumindest eigentlich nicht um den Islam und die Araber oder wen auch immer geht oder den Südländer, sondern mir geht es eigentlich nur um die Frauen. Mir geht es eigentlich wieder einfach nur um die Menschen, die hinter der Diskussion stehen und die Leidtragenden davon sind, die erstmal bis jetzt die letzten Jahrhunderte Burkas tragen mussten, obwohl sie das nicht wollten und jetzt werden sie auch noch angegiftet. Und übrigens noch so ein kleiner Tipp an die ganzen Rechten draußen, die uns hören. Jedes Mal, wenn ihr auf die Straße geht und einer Burka tragenden Frau sagt, geh doch zurück oder verpiss dich, ja, dann macht es das noch viel schlimmer. Dann denkt die sich, boah, zum Glück habe ich die Burka an und kann mich von denen ein bisschen fernhalten. Nur so als kleiner Denkanstoß. Ne? Und jedes Mal, wenn ihr sagt, wir müssen das verbieten, dann entfernt ihr diese Menschen immer weiter von unserer Gesellschaft. Nur so. Denn das klingt als falsch. Die entfernt ihr, ich glaube, das klingt gut für einen Nazi. Leute zu entfernen aus der Gesellschaft. Ja, ich bin jetzt auch ganz ehrlich nicht davon ausgegangen, dass wir so viele rechte Hörer haben. Aber was? Ich dachte, das wäre 90% so. Meinst du, wir haben unsere Nische gefunden? Die bösen Onkels sagen, unter den Podcasts? Auf jeden Fall. Ja. Frei wild. Dann machen wir auch jetzt nur noch cream.speak. Wir lösen uns auf. Ah, genau. Just kidding. Wir wollen aber auch darüber reden, denn auch der Westen hat ja nun wirklich so ein kleines Frauenproblem. Wenn man jetzt... tiny little bit. Haben wir das? Also letzte Woche gab es ja das Gina-Lisa-Verfahren, Falschaussage und so. Es ist noch kein Urteil gefällt, so wie ich das verstanden habe. Echt? Ja. Nicht? Sie wäre doch jetzt verurteilt worden zu Strafgeld. Ich glaube, Verurteilung ist es noch nicht. Bei der Thomas Fischer-Glosse nur die Hälfte gelesen und bin dann irgendwann in weißes Rauschen übergegangen. Zur Gina-Lisa-Debatte und ich glaube, weil der erste Block jetzt so unheimlich fies und wütend war, Vielleicht behandeln wir das ganz kurz und sagen, dass es eigentlich genau die gleichen drei Probleme gibt wie in der Booker-Diskussion. Eigentlich geht es auch wieder vollkommen am Thema vorbei. Das Thema Gina-Lisa hat sich dazu, hat sich dazu entwickelt, dass wieder jeder am Menschen vorbeiredet und es geht gar nicht mehr um die Personen oder einfach mal um die vielen, oder ich möchte es jetzt wirklich nicht werten, um die Frauen, die vergewaltigt wurden und wie es jetzt aussieht, wirklich vergewaltigt wurden. Weil Gina-Lisa ja nachweislich eine Falschaussage getätigt hat, auch wenn es wieder viel zu werten ist und ich will mich eigentlich gar nicht auf die Diskussion einlassen. Ich wollte gerade sagen, du machst wieder einen Ritt auf der Rasierklinge genau, gerade, my friend, Ich gehe sofort zurück. Ich nehme alles zurück, was ich je gesagt habe. Und, that's a good start. Das mache ich auch so, wenn ich... Keine Anglizismen. Anglizismen. Sorry. Wenn Kasper das hört, ja, oder stirbt, dann dreht er sich im Kragen um, wenn die Folge veröffentlicht wird. Also, ich drehe mir auch den Kragen um. Mein Problem ist nämlich, ich habe das Gefühl, dass viele des Team Gina-Lisas sich ein bisschen denken, oh ja, das könnte mir auch passieren. Und viele Männer gegen das Team Gina-Lisa denken sich, oh ja, das könnte mir auch passieren. Und die Journalisten denken sich, oh, da kriegen wir aber viel Geld, wenn die Leute auf unseren Spiegel Plus Artikel dazu klicken. Und der Anwalt denkt sich, da von der Gina-Lisa, da fahre ich doch in Urlaub. Denn das eigentliche Problem ist ja nun wirklich, die Situation, in die diese Frau gekommen ist, ist nicht alltäglich. Es ist nicht alltäglich, dass man in ihrer Position ist und es ist auch nicht alltäglich, dass man sich mit zwei Vollassis und wirklich, da kann ich so wertend sein, wie ich will, mit zwei absoluten Vollidioten und Vollspacken. Klar, wenn es gegen die Männer geht, dann ja. Ne? So, wieder, genau, dagegen. So ja, typisch. Ne? Also das Problem ist, sie ist jetzt nun auch nicht so. Das Matriarchat wieder, ey, ohne Spaß. Ja, es geht wieder los. Also, nochmal zurück, es geht auch wieder um ganz andere Diskussionen. Einmal geht es darum, wie sehen sich Frauen, denn sie hat am Ende jetzt gesagt, Mädels, kleiner Tipp, werdet nie berühmt, macht eure Schule. Fand ich übrigens voll angenehm, echt, dass man das von ihr hört. Sie hat gesagt, ja, und ich glaube, für mich war stellvertretend für den ganzen Fall, irgendwann in einer Anhörung, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate her, stand sie irgendwann total entgeistert auf im Gericht und sagte, was passiert hier eigentlich? Und ich glaube, das ist wirklich das, was man sich, was in Erinnerung bleiben sollte vor allem. Die Frau wusste überhaupt nicht, was los ist. Der Anwalt hat ihr wahrscheinlich gesagt, sie war während der Verhandlung noch unter Drogen gestellt, oder? Nee, ich glaube, die wusste einfach wirklich vom Denkvolumen her einfach nicht, was passiert ist. Der Anwalt hat ihr gesagt, ey, wir schaffen das ja auf jeden Fall, das kriegen wir hin. Und sie dachte sich, vielleicht dachte sie wirklich irgendwann, hey, das, was ich da gesehen habe, das wollte ich so gar nicht. Und vielleicht hat sie sich auch so die letzten 10 Jahre ihrer Karriere angeguckt und gesehen, oh scheiße, das wollte ich gar nicht. Und das, was die, ich habe das Video nicht gesehen, ich muss mir sowas nicht angucken. Der Sex war wahrscheinlich nicht sonderlich zärtlich, wenn man sich die beiden Kerle so ansieht und wenn sie davon ein Video machen. Vielleicht hat sie auch in den letzten paar Jahren einfach vergessen, wie das ist, wirklich jemanden zärtlich zu lieben oder zärtlich geliebt zu werden. Das würde mal alles so auf, das würde schon einiges erklären. Wenn man sich dann noch anguckt, und jetzt kommen wir zum Burka-Thema zurück. Wenn wir uns nämlich ansehen, wie die Frau mittlerweile aussieht, und ich meine nicht, guck dir die mal an, wie die aussieht, sondern wirklich im Sinne von, die hat sich stark operieren lassen und es war mal eine sehr schöne Frau und mittlerweile kann man sagen, dass du so ein gutes Stück Body Dysmorphia, sorry, ich wollte nur, nur ein halber Anglizismus. Das war aber tatsächlich auch für mich, also muss ich aber auch sagen, das war, als das Thema aufkam und ich die Bilder gesehen habe, so, wer ist das denn? Also einfach rein optisch. Ja, und es geht nicht um die Sache, wer so aussieht, ne, der hat ja sowieso nichts zu kommen, überhaupt nicht, sondern, ich war einfach so entfremdet halt, also wie erstmal so, das, ja, sondern, total, und auch ja, nicht mit einem überheblichen, sondern wirklich mit ganz ehrlichem Mitleid und Empathie. Die arme Frau. Und das war auch das, was ich mir am Ende dachte. Ich dachte einfach nur, da wird jetzt wieder die Sau durch die Manege getrieben. Und Germany's jeder hat sich, Next Topmodel Kills. Ja, Germany's Next Rape Victim. Und es tut uns leid, ich habe schon wieder ein Anglizismus. 10 Schläge auf die nackte Eichel, versprochen. Und einfach zu sehen, dass das arme Mädel wurde wirklich durch die Manege, durch diesen Affenzirkus, ja, von einer Gerichtsverhandlung getrieben und davor stellen sich dann Team Gina-Lisa Leute hin und denken, hey, das ist jetzt unsere Galionsfigur für unseren Fall, dass wir das Gefühl haben, dass die Frau in Deutschland immer noch auf eine bestimmte Art und Weise gesehen wird, wie es uns nicht gefällt, auf eine nicht selbstbestimmte Art und Weise. Und die Tatsache, dass die beiden das Video gemacht haben und hochgestellt haben, das spricht ja auch schon Bände für die beiden. Ob es jetzt eine Vergewaltigung war oder nicht und wann eine Vergewaltigung anfängt und rauer Sex oder wie auch immer man es nennen möchte, was die Leute dort getrieben haben, die drei, endet. Das ist auch überhaupt nicht Teil dieser Diskussion, weil wir da wahrscheinlich ganze Vortragsreihen drüber das halten ist die, können. Das ist die Aufgabe, das ist letztendlich auch die Aufgabe der Justiz, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau. Dafür leben wir in einem Rechtsstaat, damit die das bestimmen kann, was was ist. Genau, und ob sie jetzt vielleicht sagt, okay, irgendwann mal in, zur Zeit meines Lebens dachte ich, okay, das ist okay, so Geschlechtsverkehr zu haben mit zwei Leuten, die mich filmen und alle sind besoffen. Und vielleicht dachte sie sich jetzt, ja, scheiße, es geht aber vielleicht auch anders. Und vielleicht hat sie ja wirklich gedacht, hey, der Typ ist einer von den Netten. Und wenn ich mit seinem Kumpel auch noch in die Kiste steige, dann schaffe ich es, ihn irgendwie an mich zu binden. Und auf so eine ganz verquere Art und Weise. Und jetzt mal ganz ohne Spaß dabei. Das ist alles einfach nur ein riesiges, trauriges Thema. Und jeder springt auf den Wagen drauf und macht ein bisschen Witzchen darüber. Ne? Oder macht eine Wiesenhof-Werbung daraus, die ich übrigens immer noch, egal, ob das jetzt eine wirkliche Vergewaltigung war oder nicht, es ist einfach eine riesige Schweinerei. Es ist einfach nicht lustig gewesen. Denn das Problem der Feministin, der feministischen Fraktion, Team Gina Lisa, ist ja nun wirklich nicht das Ding, war das jetzt eine Vergewaltigung nach euren Maßstäben, sondern müssen wir über die Maßstäbe von was ist wann eine Vergewaltigung neu verhandeln, neu diskutieren. Ne? Und das Problem vieler Männer, die das sehen, denken sich einfach nur, oh scheiße, das könnte mir auch passieren, jetzt darf ich das und das nicht mehr. Und jeder vergisst, dass es da eigentlich nur um eine ziemlich arme, geschundene, durch die Manege der Medienlandschaft getriebene Persönlichkeit geht, die irgendwann vor 10 Jahren, dank Heidi Klum, und ja, ganz klar, dank Heidi Klum. Heidi Klum, du hast das Mädel zu dem gemacht, was er ist. Du hast ihr beigebracht, was man so alles machen darf in der Medienlandschaft und wie sehr man sich in seine eigene Seele verkaufen muss, um berühmt zu werden. Auf ein paar scheiß Möbelhauseröffnungen aufzutreten und den Arsch zu schunkeln und dann zu glauben, dass man irgendwann mit 30, 40 Jahren auf sein Leben zurückkommt und sagt, hey, das macht mir Spaß. Ne? Das war mein Ding. Und vielen tausend anderen oder Millionen anderen Mädchen auf dieser Welt auch. Und solange diese Standarten für Schönsein, Sex haben, propagiert werden, ja, wird sich auch nicht viel an dem Blick, dass die Männer, die mit ein bisschen weniger abstrakten Denken an das weibliche Geschlecht gehen, ändern. So, um das vielleicht einmal ganz kurz abzuschließen, die ganze Gina-Lisa-Diskussion, denn am Ende ist es so, ob es eine Vergewaltigung war oder nicht, kann ich nicht entscheiden, möchte ich nicht entscheiden. Jeder hat seine subjektive Einschätzung von, wann möchte ich Sex, wann möchte ich Sex nicht mehr, wann ist es für mich Liebe, Geschlechtsverkehr und wann wird daraus eine Vergewaltigung, ein Missbrauch, den ich nicht möchte. Natürlich gibt es da ganz klare Regeln, die auch die Subjektivität übersteigen, die natürlich einfach im generellen gesellschaftlichen Konsens stattfinden. Ne? Also das ist klar. Aber es gibt vielleicht auch Leute, die sagen, okay, für mich geht das aber schon etwas früher los. Und gerade dann muss man sagen, auch bei einer Verschärfung des Sexualstrafrechts, die, auch da nicht groß drüber reden, aber vielleicht ist es wirklich klar zu sagen, dass wir auch im Westen, wir zeigen ja immer so schön mit dem Zeigefinger auf den Osten und die sind ja alle so rückständig, aber scheinbar ist es so, dass wir auch im Westen noch einen großen Prozentsatz an Frauen haben, der unzufrieden ist, wie mit ihnen umgegangen wird. Und ich kenne es selber von meiner Freundin, die über die Straße geht und der hinterher gepfiffen wird. Und das ist nicht das, Mensch, Mädchen, jetzt freu dich doch mal, dass die Männer dich schön finden. Sondern irgendwann geht es doch einfach nur auf die, genau, ja, lach doch mal, Süße. Ne, ist doch toll, wenn dir 10 Männer, nee, ist es nicht. Und ich bin aber auch da wieder, ich rede von außen darüber, ich habe bisher noch keine Frau. Ja, aber ich denke tatsächlich, dass ich nicht ein bisschen, pfeifen kann. Also, ich muss immer schnipsen und darauf hören die nicht. Hallo, Kellner Freaks. Ja, ich muss dann immer mit meiner Burka werfen. Nein, aber ich denke auch tatsächlich, also es ist halt, es ist dieselbe Geschichte, wir sollten auch mal in unserem eigenen Vorgarten schauen, so genau wie es irgendwie in der, weiß ich auch nicht, in der östlich oder islamischen Welt, sage ich mal, Probleme gibt, was Frauenrechte angeht, haben wir genauso das Problem, dass wir in einer extrem übersexualisierten Konsumgesellschaft leben, wo einfach aus verschiedenen Richtungen Frauen zu einem großen Teil auch einfach zum Sexspielzeug reduziert werden. So. Ja, und dann ganz wichtig, lass uns da wirklich mal kurz eine kleine Verbindung zur Burka ziehen. Es ist egal, wie man gezwungen wird, ob man mit besonders viel oder besonders wenig Klamotten gezwungen wird. Und das ist die Diskussion. Es geht um den Umgang mit Frauen, um den Umgang mit dem weiblichen Geschlecht oder mit dem genderqueer fluid Demi Foxkin Geschlecht. Ach, schon wieder, ich kann einfach nicht ohne. sondern es geht halt genau um das. Es geht nicht darum, ob wir unseren, das ist auch schon wieder, ne, die schöne Rhetorik, die einem im Kinderzimmer schon in den Mund gelegt wird. Es geht nicht darum, ob man den Frauen, ob man den Frauen sagt, ihr müsst viel oder wenig tragen. Es geht um das Thema alleine, dass Frauen, dass man denen überhaupt irgendwas sagt. Haben. Genau, da, darum. Es geht, ja. Es geht um eine Selbstbestimmung und natürlich klar um Symbolik. Und genauso ist sich die Brüste auf Doppel-D 38, ich habe immer noch keine Ahnung, ich habe noch nie einen BH gekauft. Immer, ich hab noch früher, als ich 15 war, habe ich mir einen BH für meinen Knabenbusen gekauft. Aber, sehr cleverer Lifehack. Genau, es ist. Max, ey. Der Kaspar, der denkt sich jetzt wieder, ey. Muss ich habe so extra noch reduziert, das ist 50% von dem, was ich normalerweise an Anglizismen use. Der Max zittert am ganzen Körper, weil er sich Anglizismen verkneifen muss. Und, ich habe mir schon die ganzen Unterarme aufgekratzt. Ja, also es geht nicht darum, zu sagen, okay, was ist denn jetzt ein Gefängnis und was auch immer. Es geht darum, dass jeder Mensch, ob Mann, ob Frau, ob dazwischen, wie auch immer man sein eigenes Geschlecht deutet und auslebt, das Recht hat, sich zu kleiden, sich zu verhalten, wie man möchte. Und das Symbol Burka ist ein Symbol erstmal. Genauso wie die Silikonbrust ein Symbol ist für viele. Genauso wie das Arschgeweih ein Symbol ist. Hm? So, darüber muss man auch nachdenken. Man kann ja nicht sagen, okay, ich verlasse im rosa Prinzessinnenkleid das Haus und denke, dass das jetzt, aber ich sehe das ja anders. Natürlich ist da eine klare Symbolik mit verbunden und das einfach wegzuwünschen, zeugt von einer gehörigen Portion Weltfremdheit. Deswegen, auch um das jetzt abzuschließen und jetzt wirklich, wir haben es jetzt erstmal schon versprochen, um jetzt wirklich mal zu lockeren Themen zu kommen, für mich ist es nahezu, also zumindest unter dem Aspekt Frauenrecht, Umgang mit Frauen, ein ganz ähnlicher Punkt. Und das sage ich nicht als Frauenversteher, das ist übrigens die Beleidigung Frauenversteher. Das wird in den 90ern super gern gesagt, so als Weichei und Warmdusche. Genau, boah, das war schlimm, ne? Diese Weichei-Zeit, und da gab es ein Buch mit den besten Weichei-Dingern. Und dann gab es danach noch Harteier. Oh, die 90er. Was, echt? Ja, du, die 90er waren so schlimm. Du hast ja verschlafen. Ich hab nur so halb conscious miterlebt. In deinem kindlichen Schlummer. Aber, unglaublich. Hast schon wieder, ja, Kaspar, der. Mein Gott, ja. Es ist für mich eigentlich die gleiche Diskussion. Ja, ich merke, das ist die Maulwurfsdepression, die von dieser Zelle, die hier irgendwie langsam die Stimmung drückt. Das ist irgendwie, so geht das nicht weiter. Hast du nicht noch ein bisschen was von dem Augstein-Koks übrig, zufällig? Oder ist das auch kein Koks. Ja, ist ja scheißegal, du, Hauptsache das... Nee, es ist alles verwässert. Hauptsache, so wie die linke Bewegung auch verwässert wurde. Oh, ha. No, he didn't. Ey, das ist wirklich pathologisch. Das nächste Mal bei Queenspeak, pathologische Anglizismen. Also, gehen wir mal zu einem lockereren Thema über... So, ja. Erdogan Genozid. Kämpft gegen kurdische JPG-Miliz. Alter, ohne Spaß, habe ich auch schon wieder gedacht. Ich will eigentlich gar nicht anfangen. Nee, ich glaube, wir dürfen jetzt auch gar nicht anfangen. Nee, Ich habe mich letzte Woche mit dem Zigarettenverband. Intensifies, ja. Ich habe mich mit dem Zigarettenverband Deutschland unterhalten. Ja, das ist nochmal schön. Ich wusste gar nicht, dass es den überhaupt gibt. Ja, ich auch nicht. Ich musste direkt an Thank You for Smoking denken. Ja, das ist auch genau das. Ist so wahnsinnig. Hey, man, this little kid died of cancer, but on the other hand. Das ist unglaublich. Es ist wirklich verrückt. Also ich rufe gleich deine Mama an. Je mehr du mir sagst, dass ich damit aufhören soll, the more I'll do it. Alles Gute zum Geburtstag, Kasper. Meine Faustregel dafür ist ja, wenn du in sowohl Deutsch, wobei ich weiß gar nicht mehr, ob ich überhaupt noch richtig Deutsch sprechen kann. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber wenn du sowohl in Deutsch als auch auf Englisch dich... In Deutsch. Scheiße. Es geht. Okay, ich vergesse, was ich gesagt habe. Ich wollte eigentlich sagen, wenn du sowohl auf Englisch als auf Deutsch, als auch auf Deutsch. Okay, fuck it. Ich kann kein Deutsch mehr. Okay, haben wir wieder was rausgefunden. Zurück zum Zigarettenverband. Du wolltest über Zigarettenverband. Der Zigarettenverband hat einen total lustigen, total funny, von auch bestimmt keiner PR-Agentur oder Praktikanten geschriebenen Tweet geschrieben. Mit, man kann alles übertreiben, muss man aber nicht. Mit so ganz vielen Verbotsschildern und dann Zigarettenverbot, weil ja jetzt im Raum steht, dass in den nächsten Monaten Zigarettenwerbung komplett verboten werden soll. Was mir, muss ich auch dazu sagen, ich bin selber Raucher, habe das jetzt aber auch nie als großes Identifikationsmittel, also zumindest nicht Spaß, benutzt. Ganz kurz, ich habe jetzt gerade mal den deutschen Zigarettenverband, den DZV, den deutschen Zigarettenverband. Der deutsche Zigarettenverband, die deutsche Frau raucht so. Und jetzt habe ich gerade zum ersten Mal kapiert, jetzt, ohne Witz, dass das so ein Kampagnen, gefotoshopptes Bild war. Ich dachte, das wäre ein actual Foto von irgendeinem Verbot, Nee, also wer googelt mal den Zigarettenverband, da ist eine Werbung mit, man kann alles übertreiben. Muss die man haben hier so ein Werbeverbot wegen Alkoholgehalt. Genau so, ne, von wegen, wir sind ja alle mündig und wir sind Erwachsene. Aber das ist natürlich totaler Blödsinn, was die schreiben, und es ist auch fürchterlich billig. Und die einzigen Fans, die haben, sind, glaube ich, 15, 80 Jahre alte Raucher, die nicht verstehen wollen, warum sie in der Bahn nicht mehr rauchen dürfen. Und ein anderer, geil, das heißt, dass sie als Logo einfach so eine kleine Ansammlung von so Lungenkrebszellen haben. Das ist so eine. es ist ein ganz seltsamer Haufen, und die haben dann auch total lustig zurückgeschrieben. War auf jeden Fall eine relativ peinliche Aktion, auch für mich, auch von mir, weil ich mir dachte, mit solchen Leuten darf man sich nicht anlegen, weil die glauben ja sowieso. Glauben ja sowieso selber nicht so wirklich daran. Wie bei Thank You for Smoking, bei dem Film. Der heißt übrigens wirklich so, ne? Deswegen weiß ich jetzt nicht, danke fürs Rauchen. Nee, ist ein guter Film auch. Ja, ich fand den wirklich gut. Ich mag den Schauspieler auch sehr. Ja, total. Aber ich verwechsel den immer mit dem anderen Schauspieler, der genauso aussieht. Und zwar, der eine Schauspieler ist ja Harvey Dent von Batman, und der andere ist der Schauspieler, der den Punisher spielt. Und weißt du, welche ich meine? Ja, nee, aber der wo der Punisher bei Daredevil? Nee, nicht der, sondern der von dem Film selber. Es gab mal einen Film von Punisher. Das ist ja der Superheld. Warte mal. Ich glaube, war vielleicht sogar vor deiner Zeit. Ich musste gerade an Jamie Lannister denken. Nee, der nicht. Aber der sieht tatsächlich auch ein bisschen so aus. Es gibt auf jeden Fall viele Menschen, dieses blond Smugface. ja, der sieht aber wirklich so aus. Warte mal kurz. Cast. Willst du noch kurz den Namen nennen, damit Leute daran teilnehmen? Aaron Eckhart, der sieht schon, Stimmt, sehr Aaron Eckhart, genau. Und der andere heißt wie? Welcher andere? Der von Harvey Dent, meinst du? Ja. Oder war das nicht Aaron Eckhart? I don't know, keine Ahnung. Ich weiß nicht, aber vielleicht kannst du ja irgendwas schreiben. Ich sehe mir nicht, dass der nicht bei Game of Thrones spielt. Er sieht original so aus. Ja, dann haben wir schon drei Leute. Wäre bei Batman mal nicht Heath Ledger, sondern einfach nur der Two-Face gestorben. Den hätten sie auswechseln können. Der sieht so krass so aus. Also das erzählst mir doch. Das ist auf jeden Fall Jamie Lannister. Ja, also Was anderes. Es gibt, Amazon hat den Dash-Button eingeführt. Ist das richtig? Ja. Wird er so genannt? Ja, Dash-Button. Nee. Und wenn ich das verstanden habe, ist das, kauft man sich wirklich ein Gerät für einen Artikel? Also muss man Ich glaube, das ist so ein bisschen, du brauchst so ein bisschen Programmierskills. Also du stellst dann halt irgendwie ein, was du damit kaufen willst, und kannst halt, keine Ahnung, von einmal irgendwie Ketchup nachfüllen bis hin zu, weiß ich auch nicht, 20 mal 5 Liter Nutella-Glas Vorratsding und einmal ein, weiß ich auch nicht, ein, keine Ahnung. Wir haben ja du kannst genau einstellen, was passieren soll, wenn du das Ding drückst. Okay, aber das dann, also der Sinn dahinter ist quasi, dass man irgendwann überall in seiner Wohnung an jedem Verbrauchsgegenstand einen Dash-Button hat, und wenn der langsam leer wird, klickt man da einmal drauf. Und ach, man klebt das an die Gegenstände selbst. Ist das so? Ich weiß nicht, ich habe mich noch nicht drüber nachgedacht. Ich bin überhaupt nicht informiert. Ich habe es nur gesehen und fand es wieder so fürchterlich abstrus, Zukunft zur Musik. Und ich finde halt, die Idee ist ja eigentlich irgendwie gar nicht so doof. Aber die gibt's doch schon. Es gibt doch schon über Amazon bestellen. Das ist halt irgendwie, ist das nicht irgendwie total dumm? Hast du eigentlich gehört, irgendwann soll es ja so sein, dass Amazon schon aus deinem Kaufprofil ungefähr weiß, was du kaufst, und das wird schon zurechtgelegt, dass es das dann quasi ist ja sofort eigentlich da ist. So ein bisschen, das ist ja eigentlich so ein bisschen die Idee von einem intelligenten Kühlschrank, der sozusagen nachfüllt, wenn was fehlt, und dir sagt irgendwie so, Alter, jetzt mach mal endlich die fucking irgendwie, jetzt mach mal diese Putenbruststeaks, die da seit 8 Wochen rumgammeln, so, die sind jetzt abgelaufen. Genau, wenn dann zum Beispiel, da steht dann quasi, oder die Computerstimme sagt, aufgrund ihres Verbraucherprofils haben wir herausgefunden, dass wir ihnen in einer Stunde Vaseline... 22 Flaschen Gin Tonic. Vaseline, Reinigungsalkohol, Schlaftabletten und einen Strick schicken. Und weil man so viel Twilight und hier 50 Shades of Grey geguckt hat. Genau. Ja, also so zum autoerotischen, wie heißt das eigentlich, autoerotische Asphyxiation? Autoerotic Asphyxiation heißt das. Und wie heißt es auf Deutsch? Autoerotic Asphyxiation. Machen das Deutsche? Autoerotische Asphyxiation wahrscheinlich? Ja, wahrscheinlich. Ist ja ein Fremdwort, also ist ja lateinisch, deswegen müsst ihr das... Hört sich nicht so catchy ist an. Ist das lateinisch? Wie. Block ist offiziell vorbei, wir dürfen wieder Anglizismen benutzen. Hört sich nicht so catchy an. Ja, aber dieser Dashboard, das sind ja wirklich ungeahnte Möglichkeiten. Erstmal ungeahnte Streiche, die man Leuten spielen kann. Wenn zum Beispiel jetzt jemand sagt, er hat sich jetzt den Dashboard so und so programmiert, dass du den einfach auf was anderes programmierst. Zum Beispiel auf Katzenfutter. und der sagt, ich brauche unbedingt Klopapier. 50 Plüschhandschellen. Der sitzt dann quasi auf dem Klo und muss 24 Stunden warten, bis das Klopapier kommt. Aber ich habe vorher Katzenfutter eingestellt. Und dann kommt Katzenfutter anstatt Klopapier. Schäber. Stimmt, das gut, die gute Schäber-Werbung. Ist sofort hypnotisiert und fühlt sich an seiner Katze. Ja, aber ich glaube tatsächlich auch, also gibt es dann die Frage, ist das dann limitiert? Gibt es dann ein Spending-Limit auf wie viel kostentechnisch du einrichten kannst? Weil wenn das wirklich irgendwer umprogrammiert und dann kannst du ja jemanden tendenziell in den finanziellen Ruin treiben, wenn du sagst ja irgendwie, ah okay, ich habe jetzt halt 25 Flachbildschirme. Oder halt irgendwie 8000 Ausgaben von diesem E-Book oder sowas bestellt und dann ist halt das Konto leer. Was machst du dann? Ich glaube, das funktioniert nicht so. Ich glaube, es funktioniert anders. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so passiert. Aber und wie ist die Latenz? Kann man darauf, also was ist, wenn du aus Versehen einschläfst auf dem Dash-Button? Ich glaube, dann müsstest du, also das dauert ja 24 Stunden. Wenn du jetzt wirklich sagst, okay, in 24 Stunden ist dann das Klopapier da, die 528 Packung Klopapier, und die haben schon so ein Flugzeug gemietet, das dann das Klopapier über deinem Haus oder über deinem Anwesen abwirft. Ich glaube, du hast wie bei dieser Ein-Klick-Funktion die Möglichkeit zu sagen, nee, ich will das doch nicht. Ich habe es mir anders überlegt mit den Schlaftabletten und Alkohol. Vielleicht. Ja, das ist vielleicht auch ganz gut, wenn man das nicht zu schnell macht. Also, ne, wenn man jetzt, das finde ich beim Ein-Klick ja immer schon schlimm. Wenn man klickt, dann wird gekauft und ich bin ja so ein ganz schlechter, ich kann ja so schlecht mit Geld umgehen. Ich kaufe mir dann was und manchmal sage ich dann, hey, komm, jetzt brauchst du wirklich nicht. Ne? Also, hast du jetzt schon. Und jetzt, wenn du dann klickst, dann, und du kommst ja, ich will vielleicht mal diesen Dash-Button genau angucken sollen. Das sieht auf jeden Fall aus wie so ein Buzzer, den man drückt, glaube ich. Kann man auch so Custom-Sounds einstellen? Ich weiß nicht, ob wir das komödialische Potenzial des Dash-Buttons nicht doch grob überbewertet haben. Möglicherweise. Alles gut. Oh, scheiße, Maschu. Hast du es gehört? Ja, aber sicher. Ich glaube, da kommt jemand. Ich glaube, das sind die Wachen. Das klang relativ royal, dieses Geräusch. Das könnte möglicherweise der König sein, der... Okay, du weißt, die Audienz. Hast du deinen Sermon vorbereitet? Dein Appeal, dein Plea? Ja, aber sicher. Zwei sicher. Arme Podcaster, ist immer verloren in der Kanalisation, verlaufen und so... Marcel Reichranitzky? Ruhe bitte. Hiermit behandeln wir die Bestrafung der Eindringlinge, die unrechtmäßig in unsere Stadt eingedrungen sind. Ich, Marcel Reichranitzky, erster König der Maulwurfmenschen, durch meine Zeit an der Oberfläche, die mit der Vortäuschung meines Todes endete, konnte ich einiges über die Verhaltensweisen der Menschen lernen. Eigentlich hatte ich vor, diese beiden jungen Männer zu begnadigen. Aber hätte ich gewusst, was ich hier in den letzten 60 Minuten hören musste, wäre ich nicht hier hingekommen. Deswegen kann die einzige Verurteilung nur sein, Tod durch Verbuddeln. Was war das? Ein Angriff? Maschu, komm schnell! Schnell, bring mich hier weg! Der Tunnel! Ja, komm schnell, das ist unsere Chance! Los! Hier, hinter das Poster, schnell, komm! Schnell, da vorne, wir sind fast durch, komm! Gib mir den Löffel! Halt, hier! Ja, die Wand, was? Durch die Wand, der Wand, das ist okay. ganz dünn! Ich hör's ganz genau, wir gehen hier durch! Oh, wo sind wir hier gelandet? Maschu, das sieht aus, guck mal, es ist, glaube ich, immer noch... Voller Computer. Raum. Bleib hier stehen, guck hier. Maulwurf-Menschen, Raumfahrtprogramm. Lass uns da rein. Okay, das klingt gut, lass uns da rein. Hier, was ist das denn? Okay, überall kommt... Hier, das ist ein Space Shuttle. Schnell, wir gehen da rein. Los, die Tür ist offen. Komm, einfach nur rein, die kommen schon. Die rennen uns hinterher. Tür zu. Okay, du machst das Schloss durch, ich guck, wo die Kontrolle ist. Ich dachte, ich hab so eine Galileo-Folge mal gesehen, ich weiß ganz genau, wie man solche Dinge bedient. Beeil dich, sie sind direkt vor der Tür! Ich kann die Tür nicht mehr zuhalten! Hier, Control Pad, Launch, Sequence, okay, Initiate! 10, 10, 9, 9. Es war mir eine Ehre. mit dir podcasten zu dürfen. In ungeahnte Weiten. The sky is the limit. Vielleicht wird es die letzte Creamspeak-Folge, aber wahrscheinlich nicht. Bis nächste Woche.